Achtung! Sie verlassen den schwarz-weißen Sektor und begeben sich in eine Grauzone. Bei uns gibt es nichts Eindeutiges. Kein Schwarz, kein Weiß. Wir haben Sie gewarnt. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Grauzone Podcast Nummer 7. Lars und ich sind mal wieder auf Sendung. Ich hoffe, der Lars ist da. Hallo. Das klappt ja wunderbar mit dir heute. Keine technischen Probleme, gleich zu hören, alles schick. Muss ja auch mal klappen. Ja, jetzt haben wir uns so lange nicht gehört, wir beiden. Letzte Folge hatten wir, glaube ich, im April oder so aufgenommen. Ja, ist ein bisschen was passiert in der Zeit, was vor allem mich vom Podcasten abgehalten hat. Aber gut, Ausreden gibt es ja immer. Ja. Aber da sind wir wieder. Ja, so oft hat man so eine Ausrede ja nicht, die du hattest. Ne? Ja, das stimmt. So ein bisschen Nachwuchs gab es ja. Ja. Ist dann in dem Fall die letzte Ausrede, zumindest was dieses Thema angeht, denke ich. Genau. Da muss ich auch drum gekümmert werden. Dann kam natürlich noch unsere Urlaube dazu und was weiß ich was alles. Aber egal, jetzt hat es ja geklappt. Genau. Und wir haben auch wieder ein paar Sachen haben wir wieder im Koffer. Wir haben jetzt mal so ein bisschen den Geschichtsunterricht weggelassen. Ne? Wir haben so alles, was so im Mai und so passiert ist, haben wir jetzt einfach weggelassen, weil das bringt jetzt auch nichts mehr, dass wir jetzt so kalten Kaffee aufwärmen, nach dem Motto, ne? Nö, wir wollen ja schon so ein bisschen euch auch was Aktuelles liefern, auch wenn Podcast natürlich zeitlos ist. Ja. Aber naja, bringt ja auch nichts, wenn wir jetzt was erzählen, was vor Monaten schon passiert ist. Das wollen wir dann auch nicht. Das wollen wir auch nicht. Und wir hatten ja sogar so ein paar Rückmeldungen, ne? Ob warum wir nichts mehr senden, ob da nichts mehr kommt und so. Also man scheint uns doch zu hören. Ja, also wir konnten es ja kaum glauben, aber wir werden vermisst. Und von daher, das war dann auch so ein bisschen mit der ausschlaggebende Punkt, dass wir uns ja dann doch mal wieder zusammensetzen mussten. Wir müssen mal wieder einen Termin finden, ja. Genau. Ja, eben hätte uns fast das Wetter ja noch eine strikte Rechnung gemacht. Hier zog das richtig schwarz auf mit Gewitter und Sturm und was weiß ich was alles. Fernsehbild ging weg. Ich denke, oh nein, jetzt nicht das Internet weg, aber das Internet hat gehalten. Alles gut. Ja gut, die Leitungen auf dem Dorf sind noch ein bisschen empfindlicher als hier wahrscheinlich so im Großraum Berlin, aber Schön, bist du das auch wieder losgeworden, ne? Genau. Ich war ja letztens sogar im Großraum Berlin mit meinem Wohnwagen. In Klein Machnow, Malchow, wie heißt das da? Klein Machnow, ja. Klein genau. Machnow, ich habe genau. Hab ja gelesen, der Campingplatz, auf dem du da warst, macht Werbung damit, dass das Urlaub in Berlin ist, aber es ist ja, grenzt ja an Betrug. Ja. Das ist ganz scharf Brandenburg, die Ecke da, ja. Allerdings, ja. Ja, das ist irgendwie so ein alter Grenzstreifen, irgendwie, wo dieser Campingplatz ist. Das ist ein ganz komischer Campingplatz, würde sich der so 600 Meter lang und 30 Meter breit oder so, ganz merkwürdig, aber für so ein Wochenende reicht das. Urlaub müsste ich da nicht machen, aber so ein Wochenende ist ganz okay. Ja, ich sag mal, von der Lage her, bietet sich das ja auch an, ne? Dicht an der Autobahn. Man kann mal bei eBay vorbeigucken. Ja, ist das eine Schleichwerbung? Naja, ist ja direkt drei Linden quasi, ne? Ja, genau. Mhm. Ja, und von da kommst du gut weg. Du läufst 5 Minuten zur Bushaltestelle, von da fährst du dann nach Wannsee und von da kommst du mit der S-Bahn in die Stadt rein. Ne? Genau. Aber das Wochenende, wo wir da waren, das war so heiß, das waren irgendwie den Freitag irgendwie 33 Grad und Samstag auch irgendwie hatte man gar nicht so wirklich Lust auf große Aktivitäten. Wir waren ja nochmal in diesem DDR-Museum, da wollte Tanja ja schon lange mal hin, das haben wir jetzt endlich mal verwirklicht. Da war das dann zumindest so ein bisschen klimatisierter drin. Aber ansonsten kannst du dich in der Stadt echt irgendwo hinsetzen, was trinken und den Tag genießen. Aber du kennst das, du wohnst da, du kennst die Temperaturen momentan. Ne? Richtig, ich wohne hier quasi am Puls der Zeit. Ja, wir sind uns ja fast über den Weg gelaufen. Wir waren ja relativ dicht beieinander, aber ich war ja dann auch in der Innenstadt unterwegs den Samstag. Ich hatte ja eigentlich sportlich, wie ich bin, einen Wettkampf gehabt. Naja, also seit ein paar Wochen gehe ich ja wieder ein bisschen laufen, ja, schubs meine Funde so ein bisschen durch die Gegend und hätte eigentlich teilnehmen wollen bei der City Night. Und muss aber zugeben, das Unwetter kam mir ganz gelegen. Also es wurde abgebrochen oder gar nicht erst gestartet wegen Unwetter. Die Inliner wurden schon umgeleitet. Das ist die City Night, ist so ein Lauf über den Kudamm. Also quasi durch die Berliner, ja, sogenannte City West. Und ja, wie gesagt, die Inliner wurden schon umgeleitet, das wurde abgebrochen, abgekürzt und die Läufer durften gar nicht erst starten. Das Unwetter war nachher gar nicht mehr so stark, aber wie es immer so ist, die Warnung war raus und die gehen ja dann kein Risiko ein. Ist ja auch richtig so. Ich meine, da sind 10.000 Leute auf der Strecke und wenn dann so ein Bauzaun umkippt, da ist blöd, ne? Und jeder Verletzte ist einer zu viel. Ich wollte gerade sagen, so großes Unwetter war da doch gar nicht, wo wir da waren. Aber wie du schon sagst, das hat sich dann doch ein bisschen eingeschränkt, das Ganze, ne? Ja. Naja, wir nochmal. Aber gut, die Norddeutschen meckern ja irgendwie immer, ne? Also letztes Jahr war alles zu nass, jetzt ist alles zu trocken. Hier wird immer gemeckert, denn im Winter. Zu warm, zu kalt, genau, zu viel Schnee. Genau. Das ist mein Dreh. Das ist hier wirklich so. Die Bauern auch hier sind sie am Jammern da, zu lange zu kalt und jetzt ist das zu feucht, zu nass, jetzt ist das wieder zu trocken und, es ist einfach Sommer, es ist warm. Immer. Genau. Ja, so ist das. Du warst auch unterwegs im Urlaub, ja, ne? Ihr wart auch mit dem Wohnwagen unterwegs, ne? Genau, ja. Wir waren auch so ein bisschen im Süden unterwegs, Richtung Ulm, Günzburg. Die Kinder haben sich Legoland gewünscht. Oh, cool, ja. Und das haben wir dann doch erfüllt. Und das ging auch mit kleinem, wenige Wochen alten Nachwuchs doch sehr gut. Und das hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, das war die Hauptsache. Das alles Spaß hatten. Konntet ihr das auch mit eurer Merlin-Karte machen, dieses Legoland da, oder? Genau. Das ist damit und drin, ja. Wir waren dann auch auf dem Campingplatz vom Legoland. Der ist eigentlich auch nur, glaube ich, wirklich für Legoland-Besucher dann da. Ist auch immer voll. Mit den Jahreskarten haben wir dann da auch so einen kleinen Rabatt. Und ja, das bietet sich halt alles an. Von da aus ist auch eine Menge zentral zu erreichen. Wir waren ein bisschen in Ulm unterwegs. Da waren wir auch schon öfter. Eigentlich wollten wir ins Allgäu runterdüsen noch so ein bisschen, also oder vielleicht sogar zum Bodensee, aber es hat sich dann doch nicht ergeben und dann war es auch die Hitze und dann doch mit kleinem Kind 2 Stunden Auto fahren, ist nicht ganz so witzig. Also jedenfalls eine Tour, insgesamt dann 4 Stunden und aber ja, man will es ja dann gar nicht überstrapazieren. Oder? Ja, doch. Ja. Das war ja teilweise ganz hilfreich mit den Temperaturen, dass man zumindest im Auto ein bisschen Abkühlung hatte. Ja. Na, siehste. So, dann sind wir beide wieder da. Der Nachwuchs ist da, der Urlaub ist zu Ende. Sollen wir mal anfangen, was wir hier so Schönes haben, was wir mitgebracht haben? Ja, wir beginnen wahrscheinlich ja gleich mit irgendwie meinem Lieblingsthema. Ich bin ja wirklich sportbegeistert, ja, und liebe Fußball über alles. Das Thema hast du hier in den Korb geworfen, das möchte ich nochmal betonen. Ne? Ja, aber nur weil ich den Namen gelesen habe und dachte da, den Verein, mit dem hat Marco irgendwas zu tun. Du magst ja, du bist irgendwie HSV-Fan, oder? Ja, genau. Ich freue mich immer, wenn die verlieren. Nee, ich bin natürlich St. Pauli-Fan. Ach, ja. Das war's. Ja, genau. Ja, und da steht jetzt ja das große Derby aus im September. Und der HSV hat jetzt die Ticketpreise bekannt gegeben und da fanden wir eigentlich so ein bisschen skandalmäßig, dass sie dieselben Preise rausgegeben haben wie letztes Jahr in der ersten Liga gegen Bayern München. Also, ich meine, ich fühle mich da so ein bisschen geehrt als St. Pauli-Fan, dass wir auf dem gleichen Level für den HSV wie Bayern stehen. Aber ich finde, sowas ist schon so ein bisschen Abzocke, oder? Das ist doch, ich meine, letztendlich ist das ein Zweitligaspiel. Da kann man doch nicht 80 Euro für einen Sitzplatz verlangen, ne? Für einen Stinker. Ja, da wollen sie so wirklich die Fans so richtig ausnehmen, ne? Ja, also die, gerade so ein Lokalderby, was ja wirklich, also für beide Fans oder für beide Fanlager ja wirklich ein Highlight ist. Einfach weil es ja wahrscheinlich eine ziemlich, ja, wie soll ich sagen, gute Atmosphäre, weiß ich nicht, aber eine krasse Atmosphäre sein wird. Ja, weiß ich nicht. Ist da auch schon was bekannt? Was wird Pauli da dann im Endeffekt das Gleiche machen? Oder nee, also werden die ihre Preise beibehalten? St. Pauli hat die Preise immer stabil. Also wir haben die ganze Saison, wir haben am Anfang der Saison die Preise bekannt gegeben und die bleiben die ganze Saison über jedem Spiel, egal wer da kommt. Also für uns gibt es keine guten und keine schlechten Gegner. Für uns sind alle gleich. Ne? Ja, sollte man eigentlich auch so erwarten. Ne? Also ich meine, das ist ja dem Fan gegenüber auch einfach nur fair. Ja. Was der HSV dann sich davon erhofft, also klar, außer Geld. Ja, da wird einmal richtig schnell abgemolken, weil die wissen, die können die Preise so hoch drehen, das Stadion wird trotzdem ausverkauft sein innerhalb kürzester Zeit, was ja jetzt auch der Fall so war. Und naja, wie ist das? In Hamburg sind wir halt die Guten, ne? Das mag so sein. Ja, ist so eine Grauzone halt, was die machen mit den Ticketpreisen. Jetzt war damals in der ersten Liga auch schon mal gegen Dortmund, weiß ich, kann mich noch dran den Sinn. Da haben sie auch so einen Spitzsatz irgendwie verlangt und da haben die Dortmunder irgendwie das Spiel boykottiert, sind aber trotzdem nach Hamburg gefahren und haben irgendwie eine Demonstration vorm Stadion gemacht gegen die Ticketpreise. Das fand ich eigentlich auch eine ganz nette Nummer. Okay. Ja, aber wie gesagt, St. Pauli kriegt jetzt irgendwie, ich glaube, 10% der Karten, irgendwie 5400 Karten oder irgendwie sowas, und die werden auch ratzfatz weggehen. Also, nur ich werde mich da gar nicht drum bewerben, weil erstmal will ich diesen Preishurer nicht mitmachen, und wahrscheinlich sind wir die Woche auch eh im Harz, im Urlaub, im Wohnwagen wieder, und ja. Ich freue mich aufs Rückspiel. Das ist schöner als Fußball. Genau. Ich freue mich aufs Rückspiel am Milan-Tor zu Fernpreisen. Ne? Ja. Ja, ist ja dann auch das. Das eigene Stadion ist ja wahrscheinlich doch dann so ein bisschen wie zu Hause sein, oder? Genau, das ist die Wohnstube dann, ne? So ein bisschen. Ja, verrückt, aber ist so. Dann hast du hier, sehe ich gerade, noch ein Fußballthema reingeschmissen, ne? Geldstrafe gegen Kroatien wegen falscher Getränke bei der WM. Was ist denn da wieder da versteckt? Ja, also ich meine, klar, wir erinnern uns alle nicht unbedingt gerne an die WM, war ja ein recht kurzes Gastspiel, aber das lassen wir als Thema einfach mal. Hat mich jetzt auch nicht besonders getroffen, wobei ich sagen muss, ja, prinzipiell muss ich ja sagen, das sind die einzigen Spiele, die ich dann doch mal gucke, ne? Also nur so ein Möchtegern-Fan quasi, wenn Deutschland mal spielt, guckt man doch mal mit rein. Jetzt nicht so, dass ich meine Termine danach lege, aber macht man ja doch mal so. Aber das, als ich diese Nachricht gelesen habe, ja, also Kroatien hat Tatsache eine Geldstrafe bekommen, weil sie nicht die Getränke des vorgegebenen Sponsors getrunken haben. Ja, da denke ich mir dann auch so, also was soll denn das? Ja, also klar, wenn sie jetzt irgendwie falsche Trikots anhätten, wenn sie jetzt da statt, weiß ich, so einem Nike-Logo auf einmal ein Adidas-Logo haben, okay. Aber jetzt weiß ich, andere Getränke, was ist denn, wenn, weiß ich nicht, der will da nicht sein isotonisches Sportgetränk, sondern der möchte eine Flasche Wasser haben. Darf er dann nicht, der Spieler? Oder? Also. Ja. Merkwürdig, ne? Ja, irgendwie. Da verstehe ich. Also da geht's, da merkt man halt wirklich, da geht's ums Geld und nicht um den Sport oder nicht, ja, wir sind hier, die Gesundheit ist vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber ja, also da ist. Ja, das ist verrückt. Vor allem das waren Geld, diese 70.000 Schweizer Franken, 60.000 Euro Strafe irgendwie. Das ist ja schon verrückt. Ja, das ist jetzt auch kein Pappenstiel, ne? Also ja. Das ist jetzt, ja, das ist alles jetzt bisschen, nicht die Portokasse. Wir waren hier im Urlaub, wir waren ja in Bayern da, und dann waren wir auch einen Tag, haben wir die Allianz Arena besucht in München, weil wir uns die mal, wir waren schon mal zum Fußball da, wir wollten uns die mal so eine Führung machen, dass man halt auch mal die Kabinen und was weiß ich was alles sieht da irgendwie. Und da sind ja überall im Stadion so irgendwie Bilder aufgehängt von irgendwelchen Erfolgen von Bayern und was weiß ich was. Und da in der Allianz Arena, wie der Name da schon sagt, ist Allianz der Sponsor. Und auf Bildern im Presseraum hängt zum Beispiel so ein Bild von irgendeiner Meisterschaftsfeier. Da war unten so ein kleines Allianz-Logo auf dem Bild und sowas. Und sagte der bei der Führung, wenn die Länderspiele machen in dem Stadion, dann müssen komplett alle Bilder, wo das Allianz-Logo drauf ist, müssen irgendwie ausgetauscht werden. Draußen am Stadion, das große Allianz-Arena-Teil muss irgendwie abgehängt werden. Und das, damals wussten sie, das haben sie das sogar komplett runtergenommen. Dabei ist aber sogar irgendwas kaputt gegangen. Jetzt hat man sich zumindest darauf geeinigt, dass man es nur verhängen muss und nicht beleuchten muss irgendwie. Und die haben die Bilder in den Presseraum und so alle 1:1 nochmal ohne Allianz-Logo. Und die werden dann tatsächlich getauscht, wenn die FIFA da mit ihren Länderspielen aufträgt. Oder die UEFA mit Champions League-Finale oder sowas. Das ist doch bekloppt, oder nicht, oder? Also im Stadion, die Werbebanden, gut, dass sie vielleicht sagen, so gut, die Allianz hat mit der FIFA nichts zu tun, die hat mit der UEFA nichts zu tun, die Banden müssen halt weg oder sowas, irgendwie kann ich auch alles verstehen, dass die ihre eigenen haben wollen, aber wirklich so kleine Sachen wie kleine Logos auf so einem DIN A1 Plakaten irgendwie, also. Naja, wobei, da kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, das habe ich auch so schon mal wirklich hautnah miterlebt, und zwar bei einer ehemaligen Wirkungsstätte von mir, und zwar eine, ja, Multifunktionsarena in Berlin, da war ich ja als Eismeister tätig, und dort war dann zu ja, anderen Eishockeyspielen, wenn dann beispielsweise die Champions Hockey League zu Gast war, da wurde auch alles komplett umgebrandet. Also die Eismaschinen wurden überklebt komplett mit anderer Werbung oder generell mit Werbung. Und da war es auch die Banden komplett. Es wurde das komplette Eis neu übermalt, damit die In-Eis-Werbung nicht zu sehen ist. Ne, also neues Weiß rauf, neue Linierung rauf. Also es ist wirklich mit einem enormen Aufwand verbunden, nur damit der Sponsor da wirklich ja, die Hoheit hat. Aber gut, das ist halt, da fließen halt wirklich Gelder, die jenseits meiner Vorstellungskraft wahrscheinlich sind. Und dafür wollen die dann auch wirklich keinen Fitzel irgendwie sehen von einem anderen, von einer anderen Firma da. Ja, wie gesagt, kann ich nichts. Wenn die großen Werbebanden oder so, alles gut, aber diese ganzen kleinen Details, die sie dann irgendwie tauschen müssen im Stadion, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Und die Allianz Arena, die heißt nun mal Allianz Arena, und die heißt auch während des Länderspiels Allianz Arena. Das, aber, naja. Ist halt so. Muss man durch. Ja, sind ja die großen Geld regiert Verbände. Die Welt. Geld regiert die Welt, genau. Ja, was regiert noch die Welt? So Schildkröten sehe ich hier. Ja, ich glaube, das war was du entdeckt hattest, ne? Ja, ja. Das hatte ich so ein bisschen, wo ich die Überschrift gelesen hatte, diese, Schildkröte beißt Autofahrerin. Naja, das ist das Ganze dann zu einem Unfall geführt, ja? Also, das ist jetzt nicht das, was man irgendwie alltäglich ja so hört. Unfallgrund, ja, ich wurde von einer Schildkröte gebissen. Da wird sich die Versicherung wahrscheinlich auch erstmal fragen, ja, sag mal, ja, vielleicht getrunken am Steuer, aber ja. Eine Schildkröte, Ja, was war da genau? Ja, die Frau ist irgendwie mit dem Auto durch Duisburg irgendwie gefahren und mal hat sie irgendwas in den rechten Arm oder in die rechten Ellbogen gebissen oder irgendwie sowas. Ja, und dann hat sie geguckt, was das war. Und mal sieht sie da irgendwie eine Schildkröte im Auto und ja, und guckt natürlich zu dieser Schildkröte, was man ihr gar nicht verübeln kann, und produziert aber im selben Augenblick einen Auffahrunfall und ja, war sogar sie selber verletzt und die Frau, wo sie hinten draufgefahren ist, verletzt. Aber da frage ich mich, das war ja auch nicht so eine ganz kleine Schildkröte, irgendwie, wie kommt eine Schildkröte in ein Auto? Ich glaube auch gar nicht, selbst wenn du die Tür aufstehen hast, ich glaube nicht, dass eine Schildkröte irgendwie eigenständig da hochkommt und da hochknappelt, oder? Ja, weiß nicht, sind jetzt irgendwie Schildkröten fürs Bergsteigen bekannt, für besondere Kletterfähigkeiten eigentlich nicht, oder? Ich wüsste nicht, nee. Also ich stelle mir das nicht vor, dass die ihren Panzer und das alles hochziehen können, irgendwie. Aber weiß ich nicht. Ja, irgendwie hat es geschafft und ja. Und dann. Und es wurde ja auch nicht aufgeklärt. Ich hatte heute extra nochmal gegoogelt irgendwie. Ich denke, vielleicht findest du noch irgendwas. Aber hat sich nicht aufgeklärt scheinbar, wie die Schildkröte reingekommen ist. Oder hat die gute Frau selber die Schildkröte transportiert oder irgendwo hinfahren wollen und. Weil, wie gesagt, die kommt definitiv nicht von alleine ins Auto. Das glaube ich einfach nicht. Weil, wie hoch ist das vom Boden bis zum Schweller da? Das sind ja. Bis zur Türschwelle. Das sind ja 20, 30 Zentimeter sind das mit Sicherheit. Je nach Fahrzeug mindestens sollte das so sein, ja. Also, Wenn ich gerade ein Ferrari fährst oder so, ich weiß das so. Ja. Aber Sachen gibt es ja, dann denkst du, was alles ja, gehört. Vor allem auch, also man muss sich das mal vorstellen, hast einen Unfall, rufst die, wissen Sie, jetzt die 110 oder die 112, ja, Feuerwehrnotruf, was ist denn passiert? Ja, ich wurde von einer Schildkröte gebissen, die legen doch erstmal auf oder fragen jetzt irgendwie, wie bitte? Was wollen Sie denn jetzt von mir? Ja? Verarschen Sie mich bitte nicht. Ich meine, es gibt Leute, ich bin echt von der Schildkröte gebissen worden. Ja, ist gut. Wir halten Sie die Notruf bitte für richtige Sachen frei. Ja. Wir stellen Sie durch in die psychiatrische Abteilung. Genau. Aber diese Schnappschildkröten und sowas, die sind ja dafür bekannt, dass die auch mal einen Finger knacken können oder so, ne? Aber. Ja, die sollen richtig fies beißen können, ne? Das haben wir auch schon mal gehört. Die leben in der Regel aber auch nicht genau das, also. Na, eigentlich nicht, nee. Aber da hast du wohl eher ein Problem, irgendwie werden die ja von Besitzern teilweise ausgesetzt, ne? Und inzwischen bleiben die Seen ja wohl so warm bei uns, dass die sich ja bis hin zu vermehren noch. Ja. Aber auf jeden Fall bleiben sie auch im Winter am Leben. Und da, ich sag mal, wenn du da am FKK-Strand irgendwie liegst, da kann schon mal wehtun, wenn die nach dem Wurm schnappt. Ja, auch diese Schmuckschildkröten werden auch viel ausgesetzt, ne? Weil die kaufst du irgendwie in der Zoohandlung, die sind so groß wie ein, jetzt hätte ich fast gesagt, ein 5-Mark-Stück. Ich weiß nicht, wie viele Hörer noch ein 5-Mark-Stück können. Ich bin ja schon ein bisschen älter, wie du weißt. Aber ich würde es nicht sagen. ja, und dann, die werden ja auch viel gekauft, sind klein, sind niedlich, sind süß und die wachsen ja auch, die Dinger, ne? Und irgendwann werden sie dann ausgesetzt oder keiner kümmert sich mehr drum oder wie auch immer, wie das meistens ist, wenn man sich so Tiere anschafft, so die meisten. Am Anfang ist alles Feuer und Flamme und am Ende dann kümmert sich keiner mehr wirklich. Ne? Ja, siehst du. Aber zumindest, wenn man einen Auffahrunfall hat, muss man nicht zum Helene Fischer Konzert. Das stimmt. Das wäre eine simple Ausrede. Ne? Ja, weil, ja, Helene Fischer. Ich habe ja wieder so eine Überschrift hier. Falsch parkende Helene Fischer Fans bleiben ohne Knöllchen. Lars, klär uns mal auf. Also, naja, ich meine, dass man jetzt nicht jeden Falschparker bei einer Veranstaltung zwingend aufschreiben muss, mag so sein, aber das, was da wirklich passiert sein muss, finde ich doch schon ein starkes Stück. Also es war wohl bei einem Konzert dieser Dame in Frankfurt am Main. Die Anfahrtswege waren wohl so verstopft, dass die Fans, ein Teil der Fans, sich kurzerhand gedacht hat, gut, jetzt stehe ich hier sowieso im Stau, hier ist eine gesperrte Ausfahrt, kann ich mich ja auch auf der Autobahn hinstellen und hier parken. Ne? Und ich sag mal so, prinzipiell Parken, Autobahn schließt sich so gewissermaßen aus. Ja? Also, weiß ich nicht, würde ich im Entferntesten nicht auf die Idee kommen. Ich weiß, jeder hat schon mal sicherlich falsch geparkt. Jeder, weiß ich, mal kurz zum Bäcker rein oder zur Apotheke oder sonst sowas. Alles schön und gut. Wenn man erwischt wird, okay, muss man halt, weiß ich, 5er oder 10er zahlen, ist dann halt so. Aber ich stelle mich ja nicht auf die Autobahn, park da mein Auto und gehe erstmal in aller Seelenruhe da zum Konzert. Ja. Also erstmal, was da in den Köpfen dieser Leute los sein muss. Wahrscheinlich ja, ne, wenn die alle da so in Hektik sind und wollen dringend zum Konzert, jetzt auch nicht unbedingt geordnet und alle ganz entspannt, sondern kann mir ja richtig vorstellen, was da für ein Tumult schon los war. Mhm. Ja, und da hat dann, wurde bei der Polizei da mal nachgefragt, naja, was, wie die das sehen, naja, das ist natürlich falsch, gab es dann so sinngemäß als Antwort, aber wir hatten andere Sachen zu tun, deshalb, ja, wir wussten zwar, dass die wieder falsch standen, aber das konnten wir nicht aufnehmen, wir mussten den Verkehr regeln. Denen war wichtig, dass der Verkehr geregelt wird, genauso schon das da, ja. Ja, na gut, super. Also, weiß ich nicht. Ja, wie du schon sagst, wie kommt man da drauf? Also ich würde echt nicht drauf kommen, auf irgendeine gesperrte Auffahrt zu sagen, so, ich park da. Das muss wahrscheinlich, das war wieder irgendeine Kettenreaktion, wie Menschen halt so sind. Der Erste fängt an, parkt da. Richtig, einer macht's und alle hinterher. Der Zweite denkt, weißt du was, wenn der hier steht, mache ich das auch. Und so weiter und so fort. So ein bisschen das Lemming-Verhalten. Ne? Weil, ja. Also ich würde es nicht machen. Also ich hätte auch keine ruhige Sekunde während des Konzertes gehabt, weil ich immer Angst gehabt hätte, die schleppen mein Auto ab oder. Richtig. Ja, nun mag es auch sein, dass uns beiden vielleicht ein Helene Fischer-Konzert auch nicht als so erstrebenswert erscheint, als dass wir das machen würden. Ja, wir hatten ja, das. Vielleicht ist das auch. Ja. Aber naja. Wir hatten das vor noch gar nicht so langer Zeit hier in Hamburg, wo wir auch zum Fußball gefahren sind. Ich bin gefahren, wir waren eh schon so ein bisschen knapp dran. Und dann, ich weiß gar nicht, ob zeitgleich wieder Dom war oder irgendwas, dann ist das ja immer eine Katastrophe mit den Parkplätzen da direkt am Stadion, weil das ist ja direkt neben dem Dom. Und der Dom, wo der ist normalerweise sonst Parkplatz für das St. Pauli-Stadion. Und das ist immer so ein bisschen doof, wenn beides gleichzeitig ist. Dann am besten noch irgendeine Messe in den Messehallen. Naja, wie war das denn eng? Und dann, ja, dann sagte mein Kollege, ja, er hat schon mal irgendwie da unten links und dann da fahren wir rechts an der großen Straße, da habe ich auch schon mal geparkt. Und bin sind wir da hingefahren? Ja, tatsächlich, Parkplätze frei. Wir stellen das Auto ab, wir gehen 10 Meter, gucken auf ein Schild, oh, hier nur Busse. Was machst du jetzt? Ach, sagt er, hier habe ich auch gestanden, hier ist nichts passiert. Na, dann gedacht, scheißegal, bevor wir das Spiel verpassen, bleiben wir da stehen. Aber du hast ja das ganze Spiel, da habe ich immer wieder dran gedacht, sagt er, da steht das Auto gleich noch, da werden wir wiederkommen. Weil wenn du auf so einer Busspur packst, denke ich mal, dann kriegst du vielleicht nicht nur ein Ticket, weil in Hamburg sind ja auch diese Abschleppunternehmen, die sind ja auch ganz heiß, da die Autos abzuschleppen und die Kohle zu kassieren. Mhm. Und das schön ja, umgesetzt und dann, genau. Na, wir sagen ihnen, wo es steht, wenn sie erstmal hier blechen. Ja, genau. Und das, ja. Und dann, ja gut, jetzt kann man ja sagen, Busparkplatz war vielleicht nicht richtig, aber gefährdet auch keinen. Ne? Nee, also, nee. Weiß ich nicht, also da bin ich dann auch der Meinung, da kann man dann vielleicht doch mit zweierlei Maß messen. Also ja, nee, Autobahn parken ist ja bestimmt noch was anderes als auf dem Busparkplatz. Ne? Ich war also aber natürlich auch nicht der Einzige, der da stand. Da standen ja vor mir noch wieder 3, 4 und dann stellst du dich da erstmal hinter und dann ist erstmal alles gut. Ja. Und dann redest du jetzt noch schön und denkst, ach, die anderen stehen ja auch da, wird schon klappen. Ne? So. Mhm. Und genauso wird das da auch gewesen sein. Obwohl, wie du sagst, das ist noch eine ganze Spur härter, auf der Autobahn zu parken. Und das muss er dann auch, wo sie da gespielt hat, die Helene Fischer, muss er dann gleich über die Leitplanke eine Koppel weiter gewesen sein oder so, ne? Ja, du kommst ja, also, kommst ja sonst noch nicht weg da. Das, ja. Oh, ich weiß dann das die Luftaufnahmen, da sieht man wahrscheinlich so eine Karawane Fans irgendwie wild, wie, weiß ich, wie bei Walking Dead so eine Horde da lang marschiert. Wir wollen zu Helene Fischer, lass uns durch. Uns ist alles egal. Ja. Naja, Sachen gibt's. Ja. So, ich muss mal kurz hier einen Schluck von meinem kohlensäurehaltigen Kaltgetränk mal nehmen. Kohlensäure ist immer schlecht beim Podcast. Ich hoffe, du behältst deine Geräusche. Musst du durch. Musst du durch. Oh, und bei der Hitze, das ist so befreiend, nackt zu podcasten. Oder? Lars. Ja. Aber das seht ihr dann im Livestream, wenn ihr gleich mal umschaltet. Achso, nein. Mann, gut, wir machen keinen Vlogging. Das wird noch fehlen. So, kann weitergehen. Ja, wir bleiben bei der Autobahn. Richtig. Und als ich das auch gelesen habe, muss ich so ein bisschen schmunzeln. Der Elfenbeauftragte, ich wiederhole, Elfenbeauftragte, segnet Autobahnabschnitt, Unfallschwerpunkt. Da liest man sich diesen Text durch und da ist wohl irgendwo auf der A2 ist wohl so ein Punkt, wo es ständig irgendwelche Unfälle gibt. Und jetzt hat irgendwie so eine Elfenbeauftragte sich gedacht, irgendwie, da liegt irgendwelches, ja, irgendwas Böses an dieser Stelle da. Da hat man wohl die Autobahn gebaut, ohne die Elfen vorzubefragen oder irgendwie sowas. Mhm. Und irgendwie so eine Tierkommunikatorin war da mit. Die hat wohl irgendwie mit den anwesenden Wildschweinen da gesprochen und die haben wohl gesagt, ja, das war hier unser Gebiet und wir provozieren hier jetzt Unfälle irgendwie. Also ganz mysteriös. Und da habe ich irgendwie eine Freundin, habe ich, die gute Katrin, und die macht so sowas mit so spirituellen Sachen und auch Schamanismus und all sowas. Und ich dachte mir einfach, Mensch, sagst du Katrin mal? Hab ihr denn kurz per WhatsApp da was zugetickert da und kriegte dann eine Sprachnachricht, eine Antwort von ihr und hab dann gefragt, ob ich die mal senden kann, weil ich das eigentlich ganz interessant fand, weil sie lacht nicht bei dem Thema und ich spiele das mal kurz ein. Hallo Marco, ja, das ist ja spannend. Ja, das ist natürlich super, ne, dass da jemand ist, die da mitdenkt. So, und bei diesen ganzen Unfällen, die da sind, oder Karambolagen, macht es Sinn, da hinzugucken, was da nicht in Ordnung ist. Also ich meine, das macht Finnland und Island auch mit den Feen- und Elfenbeauftragten schon ewig, wenn solche Sachen anliegen, weil die eben wissen, dass das Konsequenzen haben kann, wenn man die Naturwesen nicht befragt oder mit denen nicht einig wird. Dann genau ist das so, wie es ist. Und ich meine, dass natürlich irgendwelche Ministerien da sich nicht für aussprechen, ist ja logisch, aber eigentlich, also in Deutschland, aber es ist irgendwie schade und dumm von denen. Und auch die Tierkommunikatoren finde ich auch interessant. Also könnte ich auch alles. Ich habe sowohl Tierkommunikation als auch mich mit den Naturwesen, mit denen zu kommunizieren. Aber wenn sie dann den Impuls hat, da einzugreifen, weil das vielleicht auch in ihrem Bereich ist, weil sie da wohnt oder weiß ich auch nicht was, dann wird das schon seinen Sinn haben. Was sagst du denn dazu? Ja, das war dann ihre gute Frage. Was sagst du denn dazu? Das habe ich dann gleich mal dazu genutzt, einen neuen Hörer zu gewinnen. Ich habe gesagt, liebe Katrin, was ich dazu sage, das hörst du im Grauzonen-Podcast. So machst du das. Ich werde dir einen Link dazu schicken. Ne? Dann hat sie gesagt, oh ja, mach mal. Und dann geht das los. Ja, ich habe mit ihr schon öfter mal, wie gesagt, das ist eine gute Freundin, und ich habe mit ihr schon öfter über so eine Geschichte gesprochen. Und ich kann einfach, ich kann da nicht so nachdenken. Ich sehe keine Elfen, ich sehe keine Trolle, ich sehe keine Naturwesen irgendwie. Und deswegen kann ich das auch nicht so ganz ernst nehmen, obwohl das nicht richtig ist. Man sollte es eher neutral denn sehen, ne? Und nicht ins Lächerliche ziehen, sondern, aber, und in Island ist das ja tatsächlich so. Ich hatte ja auch noch mal so ein bisschen nachgegoogelt irgendwie. Da sind ja sogar so eine Elfenvereine da irgendwie, und die haben da auch schon Baustellen gestoppt sogar, weil da irgendwo eine Elfenkirche war, wo die irgendwas bauen wollten. Da musste erst die Elfenkirche umgesetzt werden, und also, ich meine, Respekt davor, wenn man sowas sieht, aber. Sind das Politiker, die wiedergewählt werden wollen, oder, also, ja, neutral das Ganze betrachten, okay. Also ich finde es ja schon mal in der Hinsicht bemerkenswert, dass die Autobahnmeisterei sich die Zeit nimmt, ja auch, ich sag mal, im Endeffekt sich ja auch in gewisser Weise in Gefahr begibt, ich sag mal, mit so einem Auto da auf dem Standstreifen so ein bisschen über die Autobahn zu tuckern, ist auch nicht ganz ungefährlich, ne? Hört man öfter mal von Unfällen, wenn ein Schilderwagen irgendwie eingeschlagen wurde, und dann nehmen die da zwei Damen mit. Also die Elfenbeauftragte sagt ja, sie hat die Autobahn energetisch versiegelt. Mhm. Also die ist auch sich ihrer Sache da sehr sicher, dass sie da wirklich auch was getan hat und geholfen hat. Ja, die hat mit den Elfen halt gesprochen, denen das erklärt, warum da Autos fahren müssen und so weiter, und hat dann wohl irgendwie einen Vertrag mit denen geschlossen, dass da jetzt Autos fahren dürfen. Wie auch immer. Da müssen jetzt nur noch die Wildschweine von wissen. Die Wildschweine, das hat ja die Tierkommunikatorin gemacht. Ne? Naja, aber ich sag mal, wenn die nicht miteinander sprechen, wenn die Elfen mit den Wildschweinen wieder nicht können, ne? Aha, das ist dann natürlich müssen sie vielleicht noch einen Mediator einschalten irgendwie. So ein Elfen-Wildschwein-Mediator. Ja, ich weiß es auch nicht. Ja, komische Geschichte. Aber ja, wie gesagt, ich kann da echt nicht dran glauben. Also, aber wieso machen die sowas in Island da und Finnland? Und da ist das ja wohl wirklich so, dass da die Ministerien und so auch das ja zulassen und durchführen und was weiß ich was irgendwie. Ist das schon? Ja. Warum essen die in anderen Ländern Katzen und Hunde? Also, muss man auch nicht verstehen, ne? Was da, also. Muss allgemein nicht verstehen, ich meine, ich warum glaub, ein Tier so ist. In gewissen Maßen glaube ich auch an Elfen, zumindest wenn es um Herr der Ringe oder um WoW geht, ja? Dann glaube ich da auch noch ein bisschen dran. Das ist in Ordnung. Aber jetzt eine Autobahn energetisch versiegeln, also, würde hier bei mir einer klopfen an der Tür und sagen, Sie haben hier Ihr Haus in der Nähe einer Elfenkirche gebaut. Ich will Sie jetzt hier energetisch versiegeln. Dann würde ich sagen, pass mal auf, Freund, ich versiege dich gleich mal ordentlich energetisch, ja? Runter vom Grundstück und sieh zu, dass du deine Elfen mitnimmst. Also. Ich meine, in deinem Garten mit deutscher Leitkultur, da wird wahrscheinlich der ein oder andere Troll da irgendwo sitzen, oder? Das ist möglich, ja. Hier läuft der ein oder andere Troll mal vorbei, aber naja. Ja. Energetisch versiegeln. Aber ist halt wie mit vielen so im Endeffekt, also ich habe auch schon mal ein homöopathisches Mittel eingenommen. Ist mir nicht schlechter gegangen danach, von daher hat es vielleicht geholfen. Muss man auch dran glauben. Vielleicht ist es da ähnlich, ne? Wenn man nur genug dran glaubt, vielleicht hilft es. Und ja, ich meine, solange da, wenn da weniger Unfälle jetzt passieren, dann ist es ja auch scheißegal, warum. Meinetwegen sind es dann die Elfen gewesen. Ja, also. Ja, das stimmt. Naja. Aber sie sagt ja auch, das ist ja nicht so, dass sie nur denken, da ist irgendwas, sondern wenn du mit ihr spazieren gehst, irgendwie, sie sieht die angeblich sitzen da irgendwo. Und das ist dann immer so ein bisschen, wo ich dann sagst, so Katrin, irgendwie. Oh, gut, aber das habe ich in meiner Zeit im Rettungsdienst habe ich das öfter mal gehört. Also das die haben wir dann auch zum Arzt gebracht. Oh. Katrin, hör da nicht so hin, falls du die Folge jetzt. Nein, es ging auch nicht um Elfen. Die haben. Oh, nein. Und du hast auch dann gesagt, sie sind zu. Nein, also wie gesagt, wenn das jemand da fest dran glaubt, dann ist das okay. Ich versuche das auch wirklich neutral zu hören, aber wenn ich so eine Nachricht lese, ja, die Autobahn wurde energetisch versiegelt, vielleicht ist mein Horizont nicht weit genug dafür, das mag sein. Ja. Oh, ich denke, das wird das sein. Da sind unsere Horizonte nicht bereit für. Ja. Wie gesagt, wer dran glaubt, soll es machen und dann ist auch schön. Ja, ne? Genau. So, dann wollen wir mal schnell das Thema wechseln. Mhm. Und zwar haben wir eine Mail bekommen. Wir bekommen Mails von Hörern. Ist das nicht schön? Das ist sehr schön. Das freut mich immer sehr. Ich lese sie mal vor. Das ist auch gleichzeitig so ein Kommentar quasi. Mhm. Und zwar hat er geschrieben, hey ihr beiden, ich habe eine kuriose Geschichte über uns erlebt. Dann hat er uns einen Link geschickt und dann steht da, wenn ihr Lust habt, könnt ihr davon was in eurem Podcast stecken. Ist zwar kein Schablettenkäse im Taucheranzug, aber immerhin mal was außerhalb der großen Städte. Viele Grüße vom Stammhörer Hans, der Andi aus Mittelfranken. Siehste. Hans. Oh, Hans, Andi, Mittelfranken. Schönen Dank für deinen Hinweis. Und wir haben das natürlich. Wobei ich da gleich mal zwischengrätschen muss. Wir haben ziemlich viel, eigentlich fast immer was von außerhalb der großen Städte, weil wir berichten ja nicht nur aus Berlin. Ja? Es ist ja auch öfter mal was aus Hamburg bei und anderen kleineren Örtchen. Ne? Also von daher, aber gut, das nur mal so als kleine Zwischeninfo. Ja, und zwar geht das hier dieses Mal um das Neustadt Aisch, heißt das Ganze da eigentlich. Mhm. Und da gibt's irgendwie zwei Fälle. Und beim ersten Fall sitzt in Emskirchen, was ist in Emskirchen, oder? Ein Mann nachts an seinem Schreibtisch, als plötzlich ein Stein durchs Fenster fliegt. Soweit erstmal. Na, ich hätte jetzt fast gesagt, nichts passiert. Ungewöhnliches, aber kann passieren. In den Rendsburg gang und gebe. Ja, er verfehlt ihn dann nur knapp. Dann schmeißt der unbekannte Täter auch noch eine Geldkassette hinterher, in der ein Taschenalarm rasselt. Als letztes fliegen noch Mehlpakete. Beim und irgendwie, mir steht da gar nicht zu, ich weiß gar nicht, was. Ja, es wird nicht so richtig aufgelöst. Nee, ne? Also es ist so eine kleine Polizeimeldung quasi, eine Tatsachenbeschreibung anscheinend. Und ich denke, ja gut, also wie du sagst, Stein durchs Fenster, okay, ja, weiß ich, mal Jugendliche, Besoffene oder meinetwegen will ihn auch einer stänkern. Aber eine Geldkassette mit einem Taschenalarm hinterher und dann noch Mehlpakete. Also da wollte es einer richtig wissen. Also. Einer richtig Streit gesucht, ja. Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das, vielleicht wohnt der Hans ja irgendwo da in der Nähe und kann uns da nochmal erzählen, wie das da weitergegangen ist oder ob sich da noch irgendwas aufgeklärt hat, weil ich konnte wieder nichts finden dazu so wirklich. Und bei seinem zweiten Fall, das ist eine Meldung, nicht beide Fälle zusammen. Und beim Fall Nummer 2 traut ein Jäger seinen Augen kaum. Er findet bei Neustadt Aisch am Straßenrand kein totes Reh, sondern ein totes Känguru. Wem es gehört und wie es dahin kam, ist noch völlig offen. Ja. Das ist doch. Also sag mal, hier in Brandenburg findet man öfter inzwischen mal einen erschossenen Wolf. Ja? Der ist jetzt nicht mehr so ganz beliebt anscheinend. Aber wie kommt da ein totes Känguru hin? Das weiß ich auch nicht. Zumal Kängurus, ja, hält die sowas jemand privat, Kängurus irgendwie? Aber wahrscheinlich irgendwo, gibt es bestimmt so ein paar Verrückte, ne? Also ich meine, sowas ist ja auch, weiß ich nicht, gibt es in Zirkus noch, gibt es da Kängurus? Also ich muss zugeben, alles, was so mit Zirkus, mit Tieren zu tun hat, meide ich schon seit vielen, vielen Jahren. Ja. Aber ist jetzt für mich jetzt auch kein gängiges... Aber ich habe, glaube ich, auch noch nie irgendwie ein Känguru. Also ich hatte damals auch so einen Playmobil-Zirkus und da war auch kein Känguru bei. Känguru-Boxen ist, glaube ich, jetzt in Deutschland auch nicht mehr so so der Volkssport. Naja. Ja. Na, ich meine, es gibt ja so ein paar Tiere, die sich da einfach einbürgern. Auch den in hier Mecklenburg-Vorpommern, diese Nandos und sowas, so, ne? Die gehören da ja eigentlich auch nicht hin. Die sind ja irgendwo mal so ein paar ausgebüxt und haben sich ja schon ganz gut vermehrt, alle die. Im Spreewald hier soll auch mal ein Elch gesehen worden sein, ne? Was so irgendwie aus Polen und so rüberkommt, wo es ja dann doch noch das ein oder andere geben soll. Aber ein Känguru, also, hat dann schon einen relativ weiten Weg, ne? Also. Aber wenn es doch noch Wasser zwischen, wenn der ganz aus der Heimat kommt und so, ne? Wem es gehört und wie es dorthin kam, ist noch völlig offen, ja. Aber vielleicht werden wir mal versuchen, danach zu fragen. Also jetzt entweder hat der Andi was gehört, oder ich werde wirklich mal versuchen, der Pressestelle der Polizei da einfach mal eine Mail zu schicken. Vielleicht antworten. Ja, mal gucken. Das macht doch mal. Das ist doch mal was. Dann hast du doch mal wieder eine Aufgabe. Genau. Ich habe so viel Langeweile, ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Zeit. Ich schreibe einfach mal Mails an die Polizei. Ja. Das kannst du immer machen. Das wäre doch mal was. Dann haben wir auch das nächste Mal gleich wieder ein Thema und können aufsetzen auf das Thema. Du kannst ja auch nochmal zu dem Schablettenkäse die Polizei befragen. Mit dem Taucher. Nee, das hatte ich schon so weit verdrängt, das Thema jetzt. Oh. Ja, das hatte ich heute Katrin genannt. Sie sagte so, sie ist keine Podcast-Hörerin. Sagt dann so, ja, Podcast ist ja wohl schon Begriff, aber um was geht's denn in diesem Grauzone-Podcast? Und dann, ich sag, meine Highlights waren eigentlich bisher einer, der sich mit Schablettenkäse belegt hat, in Tauchanzug geschlüpft ist und ja, vor der Heizung noch irgendwie gestorben ist. Ich so, und dann das zweite war eigentlich der Elektriker an seinem Porno-UFO. Ja, und dann war sie schon so ein bisschen skeptisch, ob ich das wirklich senden darf, hier einen Beitrag, aber. Naja. Es sind ja alles Sachen, wir denken uns das ja nicht aus. Das steht tatsächlich so in irgendwelchen Zeitungen. Ne? Richtig. Wir denken uns das nicht aus. Ja. Also wir gehen davon aus, dass das alles wirklich fundierte Nachrichten sind, die wir euch hier präsentieren können. Klar. Ja, dann nochmal Hans, Andi, schönen Dank. Gerne auch andere Hörer, wenn ihr irgendwas Kurioses, Mysteriöses irgendwie seht oder irgendwas, was ich in diese Themen einreite, die Lars und ich hier so, ich hatte jetzt fast wieder gesagt, regelmäßig vortragen, so ganz regelmäßig war es ja jetzt nicht, aber es geht jetzt wieder los. Ne? Regelmäßig, unregelmäßig legen wir uns fest, oder? Wir wollen ja uns nicht Schlinge um den Hals legen. Ne? Richtig. Ja, und zwar haben wir dann noch ein Thema wieder Neues, die Kita-Schwertgesichter in Fotoalben. Das war ja der ganz heiße Scheiß im Mai hier, diese neue Datenschutzverordnung da. Und manch einer nimmt es immer noch sehr genau. Also es ist ja nach wie vor, ja, ist ja nicht alles schlecht, was damit in Verbindung steht. Ist ja auch immer nur zu unserem Guten natürlich. Aber der eine oder andere übertreibt es einfach. Ja. Also was jeder Arztbesuch immer, ach hier, ich habe noch ein Datenschutzformular und hier müssen sie auch noch, müssen sie mal unterschreiben, ist wegen Datenschutz und bla und so. Also ich gehe eigentlich davon aus, mein Arzt durfte auch vorher niemandem irgendwas über irgendwelche Sachen erzählen. Richtig. Ja, also auch jetzt mit der neuen Datenschutzverordnung eigentlich auch nicht. Also, ne, also was da manche so reinschreiben in ihre Aufklärungsformulare, haarsträubend. Nur bin ich wirklich kein Rechtsgelehrter. Aber ich gehe einfach davon aus, dass, also das Allermeiste davon durften die vorher genauso wenig, ja. Das ist so, ja. Und von daher, naja, aber diese Kita jedenfalls nimmt es dann auch sehr genau. Prinzipiell eine schöne Sache. Die geben also an Kinder am Ende ihrer Kita-Laufbahn quasi, wenn die in die Schule wechseln, dann geben die Fotobücher raus. Ja. Oder ja, genau, so Fotoalben, ne, mit, wo sie selber drauf sind in bestimmten Situationen. Das ist bei meinen Kindern hier genau das Gleiche. Das ist immer eine ganz schöne Erinnerung. Guckt sich selbst mein 11-jähriger Sohn noch öfter mal durch, so ein Ordner. Und erinnert sich dann an die eine oder andere Sache. Aber in dieser Kita in Nordrhein-Westfalen war das dann so, da waren dann quasi außer vom eigenen Kind dann alle. Ja, die hatten dann die Gesichter hatten die dann eingeschwärzt an der Kita irgendwie von anderen Kindern da, ne? Die auf diesem Fotoalbum noch drauf waren da irgendwie. Und ich meine, das ist auch so ein bisschen. Ja, genau, also nur das eigene, nur. Das, ja, nur das eigene Kind war zu sehen. War noch zu sehen. Und ich meine, Datenschutz hin, Datenschutz her. Auf der einen Seite auch gar nicht so ganz doof, wenn man nicht einfache Kinderbilder überall veröffentlicht, aber ich finde, in dem Zweck hat es doch einen guten Zweck eigentlich. Und man hätte sich ja eigentlich auch zumindest irgendwie auf dem Elternabend oder was es auch immer gibt in Schulen, Kindergärten, na, mit den Eltern einmal verständigen können. Und wenn jetzt irgendwelche Eltern partout dagegen gewesen wären, dass ihr Kind da irgendwo auftaucht, ja, dann wäre es halt so gewesen. Da muss man das Kind leider ausschließen oder was, weil die Eltern es nicht wollen oder irgendwie so, ne? Oder das Kind dann halt schwärzen, das kann man ja auch machen. Das Kind ja, so entweder davon, so. Aber ich meine auch, also im Kita-Alter, also da stehen jetzt auch nicht irgendwie, also sollten nicht Nachname der anderen Kinder oder Adresse der anderen Kinder gehört da ja auch nicht rein, ne? Also man kann ja nicht wirklich irgendeinen Bezug herstellen. Also was soll damit jetzt passieren? Das, sagen wir mal, das Fotobuch guckt man sich in der S-Bahn an, man lässt es liegen und der Nächste findet, blättert durch und sieht, ja, Kinder. Glückliche Kinder. Richtig. Also ich verstehe jetzt auch das Problem dabei nicht. Und also selbst vor dieser Datenschutzgrundverordnung mussten wir, nun sind die Kita-Jahre schon ein bisschen her bei unseren Kindern, die nächsten kommen in einem Jahr wieder, aber mussten wir immer zustimmen, dürfen wir Fotos der Kinder machen, dürfen wir sie für so eine Sachen wie in Fotobüchern etc. oder Lerngeschichten heißt das bei uns, glaube ich, für diese Lerngeschichten dürfen wir die dafür benutzen und dürfen wir sie anonymisiert im Internet verwenden, auf der Homepage von einer Kita beispielsweise, wenn allgemeine Fotos vom Sommerfest oder so gemacht werden. Also es gibt halt bei uns in der Kita-Situation oder gab damals in unserer Kita die Situation, die Kinder wurden beim Spielen einzeln mal so oder vereinzelt mal fotografiert, nicht einzeln, sondern schon in der Gruppe für diese Lerngeschichten. Da sind auch die Kitas, zumindest bei uns, weiß nicht, ob das bundesweit ist, gesetzlich verpflichtet, diese Lerngeschichten zu machen. Und da gehört dann auch halt so ein Foto mit dazu, um das Ganze zu untermauern. Dann hier, so war die Situation und das haben die Kinder dabei gelernt und so weiter. So, aber das ist für das eigene Kind. Und wenn da sein Kumpel mit auf dem Foto ist, dann gehört das doch einfach mal mit dazu, ne? Ja, sehe ich ganz genau so. Also, ich weiß nicht, das erschließt sich mir nicht. Wir haben auch schon mal widersprochen, dass irgendwelche Fotos unserer Kinder im Internet auftauchen. Da sind wir ziemlich rigoros. Also das wird es auch bei uns nicht geben. Zumindest bis die nicht alt genug sind, das wirklich selbst zu entscheiden. Das war völlig okay. Und ja, wenn ich das für mich oder wir das für unsere Kinder entscheiden, okay. Aber in diesem Fotobuch, also tut mir leid, das war ziemlich überzogen und einfach bloß Quatsch und übers Ziel hinausgeschossen, denke ich. Ne? Definitiv, ja. Weil wer guckt sich so ein Fotobuch an? Das kannst du eigentlich, kannst du das sein erscheinen, aber was bist du damit? Wie sieht das aus? Alle Gesichter schwarz sind da irgendwie. Ja, das hast du so ein schönes Gruppenbild da? Für die Kinder in Erinnerung an ihre, damals an die Igelgruppe da im Kindergarten oder was auch immer. Ja. Und dann hast du da 22 Schwarzköpfe drauf und einen normalen, der du selber bist, irgendwie. Das ist auch irgendwie. Richtig, super. Schönen Dank dann fürs Gruppenbild. Ne? Also, ich meine, spinnt man das mal weiter. Jetzt in der Schule, es wird ja auch jedes Jahr, kommt der Fotograf, macht schweineteure Bilder und da ist auch immer ein Klassenfoto bei. Ja. Da werden jetzt auch nicht alle geschwärzt. Nee, also, ne? Nee. Da braucht man ja kein Gruppenfoto, was soll der Mist? Also, ja, wir machen ein Gruppenfoto, aber nur du bist nachher zu sehen. Yippie! Geil! Ja, da macht das ganze Gruppenfoto keinen Sinn mehr, ne? Ja, nicht wirklich. Oh Mann, Sachen gibt's echt. Naja, dass da einige da über Ziele hinausschießen da. Ja. Aber es gibt auch noch andere, die schießen auch über ihr Ziel hinaus und die produzieren eigene Kindergartengruppen. Zum Beispiel der. Ja, sozusagen. Der, große Gruppen. Der Sperminator. Der fleißige Sperma. Schöne Überschrift. Wir kommen aber auch nicht ohne so ein Thema aus, oder? Also es geht einfach nicht ohne. Ja, der Sperminator. 33 Kinder. Willst du kurz was sagen? Oder? Naja, also ich sag mal, die Überschrift, die mich dann dazu bewogen hat, das dann doch mehr zu lesen war, zu viele Kinder. Israel verbietet Spermanutzung von US-Spendern. Das ist anscheinend ein nicht mehr ganz so junger Mann, also inzwischen auch jenseits der 40. Hallo. Aus meiner Sicht kann ich das sagen. Er ist genau so alt wie ich, ja. Er ist ein junger Mann. Aber also alleine in diesem Zusammenhang, der Name ist schon Wortwitz genug, ne? Der heißt mit Nachnamen Nagel. Herrlich. Ari Nagel. Gut. Ari Nagel ist Spender für Samen. Ja, also er scheint, weiß ich nicht, nach welchen Kriterien das geht, aber er scheint recht gute Gene zu haben. Jedenfalls gibt es von ihm in der ganzen Welt schon 33 Kinder. Ist ja schon mal nicht so schlecht. Zum Glück muss er da keinen Unterhalt zahlen, dann wäre er wahrscheinlich ein armer Mann. So hat er sich aber er lässt, das Geld dazu aber er lässt verdient. Sich irgendwie als Vater eintragen, ne? Steht irgendwie. Er macht das ja, nicht wahrscheinlich so ein, er ist ja Mathematikprofessor und vielleicht ist es im Lebenslauf toll, wenn der Vater Mathematikprofessor ist. Ja, kann ja. auch sein, ja. Wahrscheinlich, wenn in einem Bewerbungsgespräch dann aber schon vier Leute kommen und sagen, mein Vater ist Ari Nagel. Ach, ihr Bruder war ja auch schon da, was? Ich habe keinen Bruder. Naja, ja, gut. Ja, also dieser US-Amerikaner, Herr Nagel, ist also nicht zum Nagel nach darüber geflogen nach Israel, sondern zum Spenden und dort für ganze weitere 7 Frauen wollte er sich dort zur Verfügung stellen. Und das hat dann das Gesundheitsministerium dieser Klinik dann verboten und ja, er muss dann auf anderem Wege wohl versuchen, seine Gene weiter zu verbreiten. Ja. Und er war schwer enttäuscht und die Frauen am Boden zerstört, hat er gesagt. Mhm. Weil alle wollten Kind von Ari Nagel. Tja. Oh. Und man muss auch sagen, also das Wort Sperminator haben nicht wir uns ausgedacht. Ja, das ist natürlich, hätte sehr wohl von uns sein können. Aber das gibt also diverse Medien in aller Welt, die ihn inzwischen so nennen und selbst auf seinem eigenen Twitter-Account also nennt er sich offensichtlich selbst. Ja, er hat ja offensichtlich einen Twitter-Account und da ja, kann man doch mal nennen. Also das kann sich ja jeder mal anschauen. Das ist ja kein Geheimnis. @ProfessorAri. Ari heißt A-R-I. Alles zusammengeschrieben, weil er ist ja Mathematikprofessor. Also @ProfessorAri. Und dort nennt er sich selbst ganz offensichtlich Sperminator. Also er ist da auch offensichtlich ganz stolz auf sich und seine Leistung. Ja. Oh. Naja. Ja, stimmt, das hat er selber geschrieben, der Sperminator. Er benutzt sogar den Hashtag Sperminator. Oh Mann, ey. Naja, was soll's, ne? Sachen gibt's. Also der hat schon inzwischen ein paar Fußballmannschaften zusammen, ja? Ja, drei. Ziemlich manch einer hat einen Witz drüber, ich habe bald eine Fußballmannschaft, aber er kann sagen, der kann eigenes Turnier spielen mit drei Mannschaften und Jugendmannschaften. Ja, ich sag mal im Endeffekt eine WM, ne? Ich meine, das ist ja über die Welt verteilt. Also, der macht eine Mini-WM. Ja. Ja, so ist das. Und der Sieg bleibt in der Familie, ja. Ja, schön. Aber aus welchem Grund er da jetzt nicht mehr durfte, weiß man auch nicht so ganz genau, ne? Ja, ich könnte mir vorstellen, also in diesem Pressebericht steht hier nur drin, also das Gesundheitsministerium hat sich nicht weiter dazu geäußert. Ich weiß nicht, vielleicht haben die Angst vor Problemen mit Inzucht oder ja, ich weiß es nicht, oder dass das vielleicht zu geschäftsmäßig wirkt. Keine Ahnung. Oh. Naja, sollten wir auf jeden Fall nochmal unser untenrum Thema, das gehört ja auch da zum guten Grauzone-Podcast. Ne? Richtig. Und ja, gucken wir mal auf meine Liste hier. Wir sind auch fast schon wieder durch. Na, was heißt schon? Ne? Wir haben ja doch schon ein bisschen was erzählt wieder. Ja. Und wir haben noch eine Twitter-Umfrage. Wir hatten mal, das Thema hatten wir ja schon mal. Du sagst, das sind Pfannkuchen. Ich sag, das sind Berliner. So, jetzt hat sich endlich mal einer die Mühe gemacht, bei Twitter eine Umfrage eingestellt. Und hat gesagt, ich weiß, es sind Pfannkuchen, du sagst, das heißt Berliner. Nein. Feiner Unterschied, aber... Ich habe jetzt das Ganze nur gar nicht. Hast du das bei Twitter noch zur Hand zufällig sogar? Nee. Oha. Also ich hatte hier, du hattest den Screenshot, glaube ich, ne? Ach, genau. Aber wir werden den Tweet einfach mal, der sollte ja noch online sein, werden wir da mal verlinken. Genau, also es war Ein Tweet, der dort war, offenbar gibt es da immer noch Klärungsbedarf. Wie heißen die frittierten Teigbällchen mit Marmeladenfüllung bei dir? In Klammern, bitte möglichst viel retweeten. Achso, bla bla, gut. Ja, das soll er eine breite Datenbasis bekommen. Es gab dann insgesamt auch knapp 11.000 Votes innerhalb von 3 Tagen und 13 Stunden. Und da, ja, zugegebenermaßen gab es eine gewisse Mehrheit von 62%, die das Ganze Berliner nennen. Aber es ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man was Gutes Berliner nennt, dann hat man einfach immer recht. Ne? Also, schon verstanden. Ja, also 62% Berliner, 15% der dort Befragten nennen das Ganze Pfannkuchen, 16% sogar noch mehr, dementsprechend Krapfen. Was ich so ein bisschen, hört sich so, naja, ein bisschen nach Geschlechtskrankheit an, aber gut. Wobei das nächste ist auch nicht besser. 7% nennen das Ganze Kräpple oder Kräpel und so weiter. Also andere Nennungen noch quasi. Also 15% der deutschen Twitter-User sind Berliner, könnte man es ableiten, oder? Weil tja, außerhalb eurer Mauern hätte ich fast gesagt, das wäre jetzt ein bisschen fies. okay. Der Punkt geht an dich. Nennt man das ja nun scheinbar nicht Berliner. Oder nennt man es Berliner? Ja. Nennt man es Berliner, so rum. Jetzt bin ich da schon ganz verwehrt hier. Ja, damit haben wir unseren Kreis geschlossen hier, ne? Mhm. Oder hast du noch irgendwas auf dem Radar? Nö. Nö. Muss sagen, es war schön, dich mal wieder zu hören. Ja, ja, du auch. Wäre schön, wenn wir maximal nicht wieder 4, sondern höchstens 3,5 Monate vergehen lassen bis zum nächsten Mal. Nee, wir müssen aber wieder ein bisschen mehr Schlagzahl. Keinen eigenen Druck aufbauen, aber ein bisschen kann das mal wieder öfter kommen. Ne? Mhm. Ja, ich versuche demnächst mal wieder in Hamburg zu sein, aber es ist mal wieder eine Veranstaltung, die dich nicht ja, reizen wird. Dein Herr Böhmermann ist wahrscheinlich wieder da. Richtig, mit dem Herrn Schulz zusammen. Aber da muss ich mir erstmal um Karten bemühen, aber ich weiß, damit kann ich dich nicht locken. Damit kannst du mich nicht locken, nee. Also, da kannst du lieber sagen, du sitzt mit einer geschlossenen Flasche Bier an der Elbe und ich könnte vorbeikommen, die austrinken. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich komme, höher. Ich ne? kann dir ja bei der Veranstaltung eine Flasche Bier überreichen. Ja. Nee, diesen Fanboy-Moment lasse ich mir auch von dir dann nicht versauen. Nee, das ist genau. Ja, siehst du. Ja, dann haben wir das durch. Soweit. Genau. Dann können wir uns eigentlich hier fast verabschieden, würde ich sagen. Genau. Ich mache noch ein kleines bisschen Werbung in eigener Sache. Im Flachlandhiker-Podcast versuche ich auch demnächst in den nächsten Tagen nochmal auf den Rechner zu bringen. Ich werde das Ganze mal mit meinem großen Sohn zusammen machen. Da seid also einfach mal gespannt. Hört mal rein. Er hatte das mit der Demo-Folge schon ganz gut gemacht, da, ne? wo er auf dieser Demo war da und er immer mal so ein paar Wörter gesagt hatte da. Ja, ich glaube, das ist auch was ihm liegen könnte, dass er da öfter mal zu Wort kommt. Und deshalb, ich will mal jetzt auch gerade, was so unseren Urlaub und so angeht und die letzten, ja inzwischen ja auch Monate, seit es den letzten Flachlandhiker die Episode gab. Das letzte Mal war ja aus dem Harz, glaube ich, die Folge, als wir unterwegs waren. Ja. Da sind die, ich glaube, der Kleine hatte sich nicht stimmt, da hatte der Große auch was zu sagen, aber der Große hat auch wieder was gesagt, genau. Und ja, das macht ihm Spaß und von daher, die Technik dafür ist da. Und dann kriegt er auch mal so ein Headset auf, wenn wir das mal gemeinsam aufnehmen. Ein bisschen was über den Urlaub erzählen, ein bisschen was über den Nachwuchs erzählen und was so passiert ist in den Wochen und Monaten. Und dann hoffe ich auch, dass da die nächste Pause nicht ganz so groß wird. Sehr cool. Da kommt schon so ein bisschen Vorfreude auf den Flachlandhiker. Ne? Mhm. Ja, oder wenn das denn die Flachlandhiker? Na, mal schauen. Mal schauen. Ich merke schon, du hast da schon was im Hinterkopf. Will ich jetzt auch nicht weiter stören. Gut, Lars. Ich würde sagen, ich hau jetzt mal den Riemen auf die Orgel hier und dann machen wir erstmal die Bude dicht. Ne? Jawohl. Ja, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal, sag ich mal. Tschüss. Ja, war schön mit euch. Bis dann. Tschüss.